Wir machen uns der Agonie. Schlecht gegen uns und solche Nonni. Wir zerstören das Land und haben nicht bemerkt, dass sich unser Hass und der Widerstand verstärkt. Protest gegen Liberalismus, Protest gegen roten Sozialismus, Protest gegen euch und euren Staat, Protest gegen Vaterlandsverrat. Multikulturell ist unser Untergang. Es ist unbegreiflich, dass das niemand sehen kann. Wir protestieren gegen die Demokratie. In der Luft frei ist es und denkt wie sie. Protest gegen Liberalismus, Protest gegen roten Sozialismus, Protest gegen deutsche neue Staat, Protest gegen Vaterlandsverrat. Wir sind verboten und der Menschenwitz ist sehen. Wir wollen unsere Blasen auf unsere Fahne sehen. Wir sagen unsere Meinung, auch wenn man uns nicht lässt. Wir sind im Recht und die Zeige ist reich. Wir Protest gegen Liberalismus, Protest gegen unseren Sozialismus, Protest gegen euch und euren Staat, Protest gegen Vaterlandsverrat, Protest gegen Vaterlandsverrat, Protest gegen Vaterlandsverrat.